Wie ich später erfuhr, habe Herr von Lossow gesagt, mit dem Gesindel verhandle ich nicht. Dann hörte ich von dem Aufruf des Vorsitzenden der drei bayerischen Offizierverbände, ich will nicht weiter davon sprechen. Aus dem ganzen Zusammenhang drängte sich mir nun die Überzeugung auf, dass das nationale Wollen, so wie es im Zusammengehen mit der bayerischen Staatsgewalt am Abend vorher geplant war, gescheitert sein könnte. Ohne die bayerische Staatsgewalt, allein auf die Kreise des Kampfbundes gestützt, war die Erhebung nie für denkbar gehalten. Ich sah die Gefahren für das Vaterland wieder ihr Haupt erheben, die ich vor dem 21. Oktober so hoch eingeschätzt hatte. Darum entschloss ich mich, die völkische Bewegung zu retten, nicht der völkischen Bewegung zuliebe, sondern dem Vaterland zuliebe. Und nur die völkische Bewegung, das ist meine heilige Überzeugung, wird es retten, sonst niemand. Diese Gedanken für die deutsche Zukunft beschäftigten mich vornehmlich. Alles andere trat dagegen zurück. Um Einzelheiten bekümmerte ich mich nicht, das war nicht meine Aufgabe. Mich jetzt von der Bewegung zu trennen war unmöglich für mich. Es wäre Treubruch gewesen, unwürdig eines General Ludendorff. Bis gegen 11 und 11.30 Uhr lauteten die Nachrichten aus der Stadt dahingehend, dass die Propaganda überall freudig begrüßt wurde. Irgendein Maueranschlag wie der berühmte ehrgeizige Gesellen war uns nicht bekannt geworden. Ich hörte nur von einem Anschlag des Ministers Matt, betraf den Preußen Ludendorff. Die Lage war noch immer nicht geklärt und sie erforderte einen Entschluss. Den Rückzug nach Rosenheim habe ich verworfen, weil dann die völkische Bewegung im Straßenschmutz geendet hätte und das war unwürdig der völkischen Bewegung. Zu Oberstleutnant Kriebel, bitte um Verzeihung, lieber Kriebel, wenn ich hier anderer Meinung bin wie Sie. Das einzig Würdige war der Zug. Wir haben befohlen, dass die Gewehre entladen würden. Es war ein friedlicher Zug. Ich habe bei Lüttich im Straßenkampf gestanden und kann das beurteilen. Es war ein Aufklärungszug, da gehörten die Führer voran. Ich habe mir auch gesagt, es wäre geringe Möglichkeit, dass von Seiten der Landespolizei oder Reichswehr von der Waffe verbrecherischer Gebrauch gemacht werden kann, dann habe ich erst recht die Pflicht, an der Spitze zu sein. Der Posten an der Ludwigsbrücke lud, machte aber auf Zuruf die Straße frei. Ist der Posten später entwaffnet worden, so ist das durchaus gegen die Absicht der Führung geschehen. Ich habe es nicht gesehen. Der Schuss, der dort gefallen ist, wird sich auf ganz harmlose Weise aufklären. Am Marienplatz wollten wir umkehren, der Platz war gedrängt voll, wir wurden umjubelt. Wir bogen von der Weinstraße in die Perusastraße und dann in die Residenzstraße ein. Man handelt manchmal in Augenblicken des Lebens, man weiß nicht warum. Ich habe Tannenberg geschlagen. Wenn ich mich frage, warum so? Ich kann es nicht sagen. Die Gründe werden in den Geschichtsbüchern stehen, da habe ich es mir zurechtgelegt. Vielleicht wollte ich Röhm abholen. So kamen wir an die Preisingstraße und an dieser Stelle wich der Reichswehrposten aus, genauso wie vorher die Polizei. Einzelheiten will ich Ihnen nicht sagen, alles ist an der Feldherrnhalle blitzartig vor sich gegangen. Vom Fuß der Halle her tauchten Leute auf, die schossen und gleichzeitig setzte links von mir Feuer ein, ohne dass irgendeine Warnung erfolgte. Ich habe Leute schießen sehen, den Kolben an der Hüfte. Sehen Sie sich die Residenz an. Die Schüsse sind gefallen von der Feldherrenhalle und wenn Hauptmann Schraut und seine Beamten gefallen sind, so von Schüssen, die von der Feldherrenhalle gegen die Residenz fielen. Ich ging weiter und das Weitere brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Auf der Residenzwache hörte ich von den gleichzeitigen Vorgängen beim Wehrkreiskommando. Ich gab Hauptmann Röhm die Weisung, die Sache dort abzubrechen. Major Haselmeier und Oberstleutnant Hoffmann teilten mir mit, dass in Berlin die Diktatur siegt ausgerufen sei. Wie das Kapp-Unternehmen damals München eine sogenannte Rechtsregierung gebracht hatte, so hätte die Unternehmung Hitlers jetzt in Berlin befreiend gewirkt. Heute verstehe ich diese Nachricht und kann damit dem Vorsitzenden einen Fingerzeig geben, wohin die Untersuchung auszudehnen ist. Die Hoffnung, die ich für die Genesung des Vaterlandes und für die Stärkung des nationalen Willens am Abend des 8. November gehegt hatte, war vernichtet, weil Kahr, Lossow und Seisser das große Ziel, von dem ich glaubte, dass sie es im Auge hätten, aus dem Auge verloren haben, weil die große Stunde in ihnen kleine Menschen gefunden hat. Das Allerschmerzlichste war für mich, dass ich aus den Ereignissen die Überzeugung gewonnen habe, dass unsere führende Gesellschaftsschicht sich als unfähig erwiesen hat, dem deutschen Volk den Willen zur Freiheit zu geben. Alle Gefahren, die ich vor dem 21. Oktober gesehen habe, erhoben wieder ihr Haupt. Es war gelungen, die völkische Bewegung aus Treubruch, Verrat und Mordanschlag zu retten. Durch Märtyrerblut gestärkt, erhielt sie neue Kraft. Das ist das von ihren Feinden nicht gewollte Ergebnis des 8. und 9. November. Möge sie befähigt sein, die große Aufgabe zu erfüllen, die ihr von der Geschichte und dem deutschen Volke zugewiesen ist. Wir wollen nicht einen Rheinbund von Frankreichs Gnaden, nicht einen Staat unter dem Einfluss marxistisch-jüdischer oder ultramontaner Gewalten, sondern ein Deutschland, das nur den Deutschen gehört und darin nichts herrscht als deutscher Wille, deutsche Ehre und deutsche Kraft. Einen Hort des Friedens, so wie zu Bismarcks Zeiten.